herzlich willkommen zum Uncast Episode 231. Titel habe ich noch gar nicht ausgewählt. Ja, so viel Druck ist hier heute hinten dran. Ja, ich habe spät angefangen mit dem Recherchieren diese Woche. Tja, Weihnachten. Ja, und das Ende des Jahres nähert sich. Da geht's natürlich rund, selbst bei mir. Ja, aber dennoch habe ich wieder für die heute wahrscheinlich etwas kürzere Sendung, ja, das sage ich jedes Mal, ich weiß. wieder ein paar Themen zusammengetragen, beziehungsweise etliche News auch. Und deswegen fange ich gleich mal an. Unglaubliches ist passiert eigentlich, ja. Google wirft die Amazon-App aus dem Play Store, ja. Zumindest faktisch, man kann sie also so nicht mehr finden. Ja. Der Direktlink funktioniert allerdings noch. Was ist da denn passiert? Ja. Offenbar, also eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht. Offenbar ist es deswegen so, weil Amazon vor kurzem in die Amazon-App eine Möglichkeit eingebaut hat, auch im Amazon App Store Apps zu kaufen. Ja, und das verstößt gegen die Google-Richtlinien. Ja, das verbietet also, dass App Stores im App Store, im Play Store angeboten werden dürfen. Ja, und das hat eben jetzt Google offenbar in die Tat umgesetzt. Keine Panik jedoch. Die Funktionen, die da gestrichen wurden oder die eben beanstandet wurden, die wurden wieder rausgemacht und die App neu eingestellt unter Amazon Shopping. Ja. Noch ist es nicht ganz klar, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob Prime Instant Video eben auch da drin fehlt, weil in dem Artikel, den ich verlinkt habe, steht, ist es auch erwähnt. Ich habe das aber so verstanden, dass eben dieser App Store, dieser Pseudo-App Store in dieser Amazon-App der ausschlaggebende Grund war. Und nicht etwa, dass man auch Videos anschauen kann über diese App. Ja. Amazon hat also schnell reagiert. Das ging also ratzfatz, zum Glück. Als ob man es sich gedacht hätte. Ja. als Alternative bietet Amazon die App mit der vollen Funktionalität, das heißt mit dem integrierten App Store und den Videogeschichten an zum Download direkt bei Amazon. Ja, wie man das eigentlich, also ich würde mir jetzt auch keinen Store von Amazon von Google Play herunterladen, also das wäre dann schon etwas, was ich direkt von der Webseite machen würde. Häkchen setzen, unbekannte Quellen, ja, zulassen, ganz klar, muss man bei Amazon App Store sowieso machen. Und damit kann man dann eben hier die App von Amazon direkt herunterladen und installieren. Sideload sei Dank. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, von alles erlaubt, ja, bis zu jetzt, legen wir das mal ein bisschen stärker aus. War schon viel zwischendrin. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was ist das richtig, ist das falsch. Sicherlich hat sich Google mit dieser Aktion keine Freude gemacht. Ja, keine Freunde gemacht und keine Freude bekommen. Denn das wird natürlich negativ aufgefasst. Es ist ganz klar ein Verstoß gegen die Richtlinie des Google Play Stores. Aber jetzt fragen sich natürlich auch einige, sind diese Richtlinien denn überhaupt so in Ordnung? Ist es nicht, um die Konkurrenz eben auszustechen? Und Vorsicht, Google, ja, in Europa, da laufen ja so ein paar Sachen, wegen marktbeherrschender Stellung und Firlefanz. Und da muss man allerdings, da muss Google vorsichtig sein, dass das hier jetzt nicht genommen wird als Beispiel, wie Google eben versucht, die Mitbewerber zu gängeln. Denn damit, Amazon wollte natürlich seine Apps auch über den Play Store quasi verkaufen. Ja, also quasi einen App Store kauf über einen Play Store mit dieser App. Und das könnte man jetzt in Google auslegen, ja, die versuchen es Amazon hier schwer zu machen. Amazon hingegen kann man durchaus vorwerfen, wissentlich das zu versuchen, eine App einzuschleusen, die eben gegen diese Google-Richtlinien verstößt. Und da muss man auch sagen, tja, was hat man sich denn dabei gedacht? Ja, gewundert hat mich das auch. Mich wundern übrigens momentan sowieso noch ein paar Apps. Die werden in der Zukunft bestimmt auch noch angegangen werden. Aber mit den Watchfaces für die Android Wear Watches, da ist jetzt auch was im Gange. Da werden auch etliche Apps wahrscheinlich vom App Store, vom Play Store noch runterfliegen, wegen Copyright-Geschichten und so weiter und so weiter. Tja, insgesamt, also ich würde sagen, hier gibt es keinen Gewinner, ja, aber Google wird wohl hier die Hauptlast abbekommen. Erstmal zeichnet das ein Bild in der Öffentlichkeit, dass eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist zwischen den beiden Großen, ja. Bisher haben die sich ja nicht so öffentlich gekabbelt. Zwar hat ja Amazon seine eigene Version des Androids herausgebracht, also das ist Fire OS. Aber insgesamt gesehen war das Bild eigentlich recht friedlich. Ich finde, das ändert sich dadurch jetzt auch einigermaßen, denn es zeigt, dass die beiden sich eben doch bekriegen. Auf der einen Seite wird diese App von Google rausgeschmissen, und Amazon sagt dann, ja, kommt bei uns auf die Seite, da kriegt ihr die komplette, vollständige App zum Herunterladen. Ja, so unter dem Motto, tja, wenn ihr richtige Apps wollt, dann braucht ihr nicht in den Play Store zu gehen, sondern dann kommt lieber zu Amazon. es zeigt eben, dass die beiden doch in einem Konkurrenzverhältnis stehen, so wie das auch Eric Schmidt wohl gesagt hat. Aber wer weiß, vielleicht sind das ja nur kleine Trommelschläge und der große Paukenschlag kommt noch. Ja. Zutrauen würde ich es Amazon, dass sie irgendwann sagt, so, jetzt nehmen wir alles aus dem Play Store raus, fertig. Und machen komplett unsere eigene Sache nur. Das wäre nur teilweise schlecht, ja, für Amazon. War sehr schlecht für die Benutzer von dem Play Store. Ja. Ja, also was bedeutet das für die Strategie von Amazon? Ist Fire OS jetzt ein Muss? Ist das die Bestätigung dafür? Ja, gut, dass wir das Fire OS gemacht haben. Da schaut, wie uns Google bedrängt. Ja. Ich denke, das wird Fire OS sicherlich auch festigen im Unternehmen, dass es die richtige Entscheidung war, zumindest aus Sicht von Amazon. Als Benutzersicht bin ich da nicht ganz so sicher. Also ein normales Android auf den Fire Tablets beispielsweise wäre doch schon ein gutes Kaufargument, weil schlecht sind die hardwaremäßig ja nicht eigentlich. Und wenn dann die Amazon Apps Spezialanwendung vorinstalliert sind, hätte ich ja auch nichts dagegen, ja, wenn es schon ein Kindle Fire Tablet ist. Aber jetzt rein von einem Fire OS finde ich es eben als Anwender nicht ganz so interessant, weil man eben doch da einige Möglichkeiten nicht hat, die man mit dem normalen Android eben schon hat. Aber jetzt aus geschäftspolitischer Sicht ist das natürlich hier Wasser auf die Mühlen von Amazon, die da eben sagen, ja gut, wir müssen was Eigenes haben, man sieht's ja. Wobei da auch natürlich die Sache ist, der App Store ist eigentlich nur eine App, die auch dann installiert werden könnte, wenn man das ganz normale Android drauf hat. Ja, ganz klar, gibt's ja auch. Ja. Man muss nur bei, zu Amazon gehen eben und auf die Seite und diesen App Store installieren. Und da hat man den ja auch. Ja. Also, ja, unnötiger Aufruhr hier im Android-Land für, zwischen Amazon und Google. Wer weiß, es geht um fetten Content. Ja, Content, das ist eben das Stichwort. Filme, da ist Amazon momentan ganz stark am Pushen. Google kann da eigentlich momentan nicht mithalten, weil eben Google noch gar kein Pauschalangebot hat für Filme. Demgegenüber fehlt eben dieses große Pauschalangebot für Musik, fehlt Amazon wiederum. Ja, da kann Google wieder punkten. Aber so richtig, also zumindest mal hier in Europa ist ja Google Play nicht ganz so verbreitet. Also Play Music, ja, und Play Videos, Movies und Videos, wie jetzt zum Beispiel in den USA. Und auch da, aber selbst dort ist da Amazon natürlich weiter. Ja, wie der Nexus Player dann eben jetzt hier die Lage ändert, wird sich auch zeigen. Fire TV ist jetzt schon wieder zeitlang auf dem Markt. Chromecast ist für normale Anwender vielleicht nicht genau das, was sie suchen. Ja, das sieht man schon, das ist schön beim Fire TV. Das schaltet man an und man weiß eigentlich genau, was man jetzt hier zu tun hat. Ja, zack. Ja, ich denke, momentan ist der Markt halt im Umbruch und diese Kabeleien zwischen Amazon und Google, ich weiß nicht genau. Ich habe immer so das Gefühl, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Irgendwo hängt da schon wieder einer und lacht sich ins Fäustchen. Vielleicht ist es Apple, ja, weil die hier auch teilweise einen großen Vorsprung haben im Musikbereich, vor allem nicht so im Videobereich, aber im Musikbereich mit iTunes Store. Ja, da ist es auf jeden Fall. Ja, das sind die auf jeden Fall noch verbreiteter etwas und die lachen da natürlich bestimmt klammheimlich drüber, wie die zwei Nachzügler dann sich hier fertig machen, ne? Selbst gegenseitig außer Gefecht setzen. Bisher war ja immer die Regelung, also Hauptsache unser Content kann überall konsumiert werden von Amazon, wenn das stellt natürlich auch das in Frage, wenn Google, sag ich mal, versucht, hier Amazon Steine in den Weg zu legen, ihren Content zu verkaufen, dann wäre es sicherlich ein Umdenken, ein komplettes Umdenken bei Amazon nicht mehr utopisch. Ja, damit lasse ich es mal gut sein mit dem Thema. Vielleicht wird man darüber noch was hören. Vielleicht auch nicht. Ist ja jetzt kein so großes Ding eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet. Aber ich habe noch ein paar News zusammengetragen. Die sind auch sehr interessant. Einige Nexus 4-Nutzer haben beispielsweise Probleme mit Lollipop. Da tauchen einige Beschwerden auf, dass zum Beispiel, wenn man den Dialer aufruft, also wo man eben eine Telefonnummer wählt, dass dann jede Aktion ein 3 Sekunden Lag hat. Ja, also das heißt, wenn man also was bedient, was drückt, dauert es 3 Sekunden, bis es tatsächlich erkannt wird. Das ist natürlich, da kann man fast sagen, unbenutzbar. Ja. Auch wenn man einen Anruf bekommt, kann es sein, dass hier eine Verzögerung von 3 bis 4 Sekunden gibt, wenn man quasi abnimmt, bevor man sprechen kann. Ein User in dem Artikel hier, ein User schreibt da, das heißt, praktisch ist mein Telefon nach dem Update kein Telefon mehr. Ja, ein bisschen übertrieben, aber natürlich sehr ärgerlich für die Leute, die davon betroffen sind, denn das Problem ist mal wieder natürlich, es sind nicht alle Leute davon betroffen. Man, zu wissen, woher das kommt, ist wieder eine schwierige Sache. Allerdings kommt ja das Update 5.0.1, kommt später nochmal dazu, und da ist womöglich das Problem behoben dann. Naja. So, Xiaomi hat auch ein neues Telefon. Zumindest wurde das mal vorgestellt jetzt vernünftig, das Redmi Note 4G. Ja. Und die damals nicht mit Samsung noch Ärger bekommen, ja. Note 4G. Naja, okay. vielleicht haben sie es auch abgesprochen. Ja, groß, günstig und ziemlich gut, schreibt Android Central hier in dem Hands-On zu dem Telefon. Wer sich dafür interessiert, dem ist empfohlen, das mal durchzulesen hier. An 1,6 GHz Snapdragon 400 CPU haut einem sicherlich nicht vom Hocker. Ja, genauso wenig wie die 2 GB RAM Hauptspeicher und 8 GB Onboard Storage. Ja, die 3200 mAh, der 3200 mAh Akku und bei dem 5,5 Zoll Display ist auch ist okay. Ja, dass es 720p Display ist, ja, ist akzeptabel natürlich. Ja, ich habe ja sowas gegen diese Pixel Pusher, die dann die Rechenzeit komplett verbraten, nur wegen den Pixel, die wenigsten Leute dann hier wahrnehmen können am Bildschirm. Aber dennoch, beim 5,5 Zoll Display ist 720p schon nicht mehr ganz der Standard. Ja. Aber das Telefon läuft rund. Die Oberfläche ist immer wieder sehr gut angepasst. Vor allem ehemalige iPhone-Nutzer werden sich da wohlfühlen. Denn das Design ist also frappierend ähnlich von der Oberfläche. Ja. Selbst die Kamerafunktion für die 13-Megapixel-Kamera zu bedienen und auch 5-Megapixel-Front-Facing-Kamera für Selfies ist schon ziemlich ähnlich gestaltet. Tja, so ist das, ne? Ganz nachvollziehen kann ich es doch nicht, weil mir gefällt das Design persönlich ja auch nicht, aber Umsteiger werden es da dann einfach haben. MyUI heißt ja die Oberfläche von Xiaomi und ist eigentlich auch in China recht beliebt. Ja. Der richtige Hammer ist natürlich dann der Preis und das relativiert dann auch die technischen Daten, wo jetzt vielleicht einige gesagt haben, naja, okay, aber so Preise, Wettbewerbe gewinnt man mit diesen Daten eigentlich nicht. Ja, aber wenn man das dann in Relation setzt zu einem Preis von $179, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Ja, dann ist das nämlich eins von den Handys mit einem von dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, richtig gut. Und das dürfte auch seine Abnehmer finden in den Regionen, in denen das verkauft wird. Ob das hier bei uns in Europa in absehbarer Zeit vorhanden ist, ist schwierig zu sagen. Xiaomi-Shop.com kann man allerdings das Teil bestellen für 179,99 plus Versand, wenn man das dann haben möchte. Der Hands-On hier ist verlinkt, könnt ihr mal reingucken und es sind noch jede Menge mehr Informationen drin über das Xiaomi Redmi Note 4G. So, neue Apple Software hat ein paar Probleme. Genau, auf Smartphone Fan. Genau die Seite von Markus. Jawohl. Da habe ich einen Artikel gefunden. Und zwar betrifft es die Apple, dass es hier wohl einige Schwierigkeiten gibt. Die Benachrichtigungen kommen nicht immer an. Es sei nicht nachvollziehbar, woran das jetzt liegt und wann die Nachrichten eben nicht ankommen. Das kann man so nicht sagen. Und einige Nutzer beklagen niedrigere Akkulaufzeiten. Da sage ich jetzt gleich noch was dazu. Da habe ich die Lösung dafür. Die Displayfehler sollen auch angestiegen sein. Ja, also ich kann es nicht hundertprozentig festmachen an dem Update. Also bei mir hat die Apple schon vor dem Update mal hin und wieder Schwierigkeiten gehabt, wo nur noch Müll auf dem Display zu sehen ist. Ja. Deswegen ist es schwierig, da was dran festzumachen. Allerdings habe auch ich das Gefühl, dass nach dem Update das wesentlich häufiger passiert. Ja. Am Samstag war es zum Beispiel ganz schlimm. Meistens dauert es nur so ein paar Minuten, ja, und dann fängt es sich wieder. Am Samstag hat es allerdings schon längere Zeit gedauert. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das ist ein zwar bekanntes Problem, das aber jetzt offenbar häufiger auftreten soll. Die Akkulaufzeit dürfte bei einigen geringer sein, die vorher eben zum Beispiel keine Notifications Manager drauf hatten, wie dieses Pebble Notification Center. Denn klar ist nach diesem Update der Software, da informiert die Uhr natürlich wesentlich häufiger, nämlich über alle möglichen Apps. Ja, und das vibriert, das braucht Strom, das sollte man nicht das sollte man nicht vergessen. Und deswegen denke ich auch da, ist es halt hauptsächlich deswegen, weil eben auch mehr Notifications ankommen. Das heißt, die Displaybeleuchtung geht an, Vibrationen geht an, immer und immer wieder. Und daran wird es wahrscheinlich liegen. Die Nutzer, die vorher nämlich kein Notification Center hatten, bei denen hat es auch nicht viel gebimmelt, ja, nicht viel angezeigt, weil ja, kam ja fast von keinem Programm Notifications durch. Also, ich habe da auch jetzt nichts gemerkt, Negatives, was die Akkulaufzeit betrifft. Bei mir ist die nach wie vor fantastisch, bis zu 10 Tage habe ich schon rausgekriegt jetzt. Fantastisch. Und ja, ansonsten denke ich, liegt's daran. Der Markus hat auch vorher so eine Notification-App drauf gehabt. Das heißt, da hat sich wahrscheinlich dann auch nicht viel getan bei der Häufigkeit der Nachrichten, die da angekommen sind. Deswegen da auch nichts zu merken. Ja. Hangouts hat neue Funktionen bekommen. Ja, ich habe das Update Wahnsinn schon bekommen. Und zwar mal ausnahmsweise nicht als letzter. Ja. Gut, danke. Hangouts hat jetzt Stickers bekommen und eine zuletzt gesehen Funktion. Die ist allerdings noch nicht aktiv. Das wird wohl noch etwas dauern. Auch Leute, die bereits die neue Hangouts-Version haben, kann man das noch nicht sehen, ja, wann die das letzte Mal online waren. Und deswegen denke ich, wird auch so gesagt, dass es eben noch ein bisschen dauert. Die Stickers sind natürlich der Hammer. Da warten viele Leute drauf. Ja, immer wie ich sag, Smileys und solche Sachen sind eben das Nonplusultra, das Zugpferd. So funktioniert Messaging heutzutage. Das kann man lieben oder das kann man hassen, aber man braucht's, ja, und damit die Leute auch benutzen wollen. Ja. Und deswegen hat Google jetzt auch nach vielfachem Wunsch eben diese Stickers eingefügt. Und die sind richtig gut, also nicht nur so langweilige Embleme, ja, die gibt's auch, aber auch lustige Stickers mit Tieren und komischen Weihnachtsmännern, ja, alles mögliche drauf. Ich denke, da wird es auch so saisonbedingtes Tab geben dann. Absolut cool, und die Leute, denen ich das gezeigt habe, sind auch begeistert, die finden es schön. Und warum nicht? Ja. Ja, und hier sollen dann eben die Kontakte dann irgendwann auch diesen Last Seen Timestamp haben, wo man also eben sehen kann, wann zum letzten Mal tja, was benutzt wurde, das kann ich noch nicht sagen. Also entweder das Handy angeschaltet wurde, so wie man das eben zum Beispiel bei den normalen Messenger wie Xabber oder sowas sieht, ja. Da kann man ja das ersehen anhand vom Status, wenn man den nicht ausgeschaltet hat. Ja, hat eben das Handy gerade in der Hand gehabt, oder ist schon ein bisschen länger her, oder hat das Display aus, beziehungsweise schon längere Zeit das Handy nicht mehr in der Hand gehabt. Oder ob das drauf gemünzt ist, wann zum letzten Mal Hangouts benutzt wurde. Ja, letzteres wäre dann uninteressant eigentlich, weil es kann natürlich dann durchaus auch sein, dass die Leute vielleicht hier stundenlang Hangouts nicht benutzen, aber trotzdem bereit sind, eben über Hangouts Nachrichten zu bekommen. Ja, und da wäre dann schon sinnvoller, wenn man dann sehen kann, ja, also das Handy war eben vor so und so viel Zeit in Benutzung, war angeschaltet oder beziehungsweise war eben tatsächlich das Display angeschaltet worden, ne? Ich weiß nicht, warum das alles so kompliziert gemacht wurde hier bei Hangouts. Früher hat man beim Google Talk einfach ein schönes Anzeige hat grün, ist, ja, ich bin jetzt gerade verfügbar, ja, Orange hieß dann, okay, also ich habe das Handy jetzt schon längere Zeit nicht mehr in der Hand gehabt, bin aber eigentlich verfügbar, ich bin online, und grau war, ich bin offline. So. Und das hat man abgeschafft bei der Umstellung auf Hangouts. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist vollkommen sinnlos. Die Leute haben sich geärgert, mich inklusive, und ich finde es einfach nur blöde, weil das hat auch geholfen, wenn man ein rücksichtsvoller Mensch ist, hat das auch geholfen, dass man eben nicht bombardiert wird mit Nachrichten. Ja, zum Beispiel, wenn man offline ist, schicke ich keine 10 Nachrichten, wenn derjenige dann das Handy anschaltet, ja, und dann kriegt er einen Nervenzusammenbruch, wenn er 10 Nachrichten auf einmal bekommt, ja, von einer derselben Person. Das ist einfach Mist. Da passe ich dann zum Beispiel auf, dass ich die Nachrichten eben nur schreibe, wenn jemand online ist, ja, wenn ich dann sehe, okay, die Nachricht kann ich auch schreiben, ohne dass die sich dann ansammeln ohne Ende. Ja. Und das momentan hat man ja bei Google Hangouts überhaupt keine Möglichkeit, was zu sehen. Nur wenn jemand am Computer ist, gibt's ein grünes Icon. Aber wenn jemand das Handy benutzt, ist keine Möglichkeit zu sehen, ob jemand dann eben online ist oder nicht. Ja, und dann muss man eben ins Blaue reinschreiben und hoffen, ja, dass derjenige dann die Nachricht irgendwann liest. Ja, es ist auch sowas, wenn man sieht, ja, es ist was Dringendes und derjenige ist offline, ja, dann kann man sich die Nachricht auch sparen. Weil wenn ich schreibe, oh, du musst ganz dringend, ja, wir haben 5 Minuten Zeit, zack, und dann ist der offline und der kriegt die Nachricht dann, was ist schon ein paar Stunden, wenn er das Handy wieder anschaltet, dann nützt es rein gar nichts. Also die blödeste Idee war, die Statusanzeigen bei Hangouts eben anzuschalten. Inwiefern das Last Seen diese eben ersetzen kann, wird sich noch zeigen. Wie gesagt, kommt drauf an, was denn jetzt genau angezeigt wird. Das kann ich noch nicht sagen, weil die Funktion eben noch nicht klappt. Ist anscheinend noch nicht aktiviert auf den Servern. Ich habe es natürlich aktiviert. Ja, Android VLC Player ist jetzt endlich in der Version 1.0.0 verfügbar. Herzlichen Glückwunsch, VLC Team. Ja, ihr seid zwar in letzter Zeit öfters mal so in Ungnade gefallen, aber der Player ist immer noch ziemlich cool und sehr gut vor allem. Ja, ich nutze den auch unter Linux beispielsweise, weil er einfach ohne große Probleme fast alles abspielt. Zack. Ist auch der empfohlene Player übrigens für den Uncast Ock Warby Stream, ja, also wer im Computer jetzt hier einen Player sucht, VLC einfach nehmen, das ist einfach das genialste Teil, kann alles, fast alles. Ja, und da war ja die ganze Zeit in einer Beta-Version, ja, 0.9 irgendwas, ja, und jetzt ein Riesensprung auf 1.0.0. Und damit wird auch natürlich ein Versprechen abgegeben, dass die App auch tatsächlich einsatzfähig ist. Und ich würde sagen, das ist sie auch. Gleichzeitig mit dieser Versionsnummer wurden auch ein paar Bugs bei Android 5.0 gefixt. Also Leute, die damit Probleme hatten unter Android 5.0, dürften jetzt auch Glück haben, dass die App funktioniert. Ja, Chromecast Support gibt's übrigens noch nicht, ja, aber sie arbeiten daran und da werden sich auch viele freuen, denn wenn das funktioniert, das wäre cool, was auf dem Handy mit dem VLC abspielen und das über Chromecast am großen Schirm, ja, dann wird ja fast alles gehen. Wow. Google Live Channels für Android TV ist in Vorbereitung, ganz genau. Tatsächlich hat Google sogar schon eine App veröffentlicht dafür, dieses Live Channels für Android TV. Leider gibt's noch keine Geräte, auf denen das momentan funktioniert. Ja, die App, also brauchen wir nicht runterzuladen im Moment. Aber das wird sich ja wohl sehr schnell ändern bei Android TV. Es sind ja schon etliche Geräte angekündigt. Sony hat ja schon angekündigt mit den Fernsehgeräten, die da Android TV integriert haben. Und dieses Live-Channels, das ist natürlich dann was ganz Feines. Ja. Ob das dann hier in Europa auch zum Tragen kommt, ist wieder natürlich eine andere Frage. Klar, ne, hier gibt es wieder ganz andere Probleme zu bewältigen, ja. Aber auf jeden Fall soll dort eben dann richtige TV-Kanäle, zum Beispiel von Comcast, Time Warner oder sonst irgendwas, eben abrufbar sein und live zu sehen sein auf dem Android TV. Sozusagen ein Tuner, ja, ein TV-Tuner. Nur dass eben die Daten nicht über oder die Bilder eben nicht über Kabel Netzbetreiber kommen und oder über Satellit, sondern eben über das Streaming, das da geliefert wird. Zattoo hat ja auch schon sowas gemacht im Prinzip mit seiner App. Also Hexenwerk ist das keines. Allerdings ist die Auswahl natürlich in Deutschland zum Beispiel sehr, sehr gering, weil da eben immer wieder Firmen dagegen schießen und das möglichst zu verhindern, also möglichst verhindern wollen. Ja, warum auch immer. Und ja, die Kabelnetzbetreiber wollen das sicherlich auch verhindern, ja. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Naja, gut, okay. Aber man darf trotzdem gespannt sein, wie sich das entwickelt und dass allein schon die Intention, sowas zu machen, das dürfte einige aufhorchen lassen, denn das ist eigentlich das Tüpfelchen auf dem i noch, um das Fernsehen quasi komplett in eine neue Ära zu bringen. Ja, solange man immer noch einen Kabelanschluss oder einen Satellitenanschluss haben muss mit einem eigenen Receiver, ist nur ein Teil von dem sogenannten neuen Fernsehen im Internet tatsächlich interessant. Ja, denn da fehlt einfach noch was. Und es muss einfach gehen, es muss schnell gehen. Und wenn das sich hier, wenn das also integriert würde und es auch in unseren Gefilden funktionieren würde, dann hätten wir sicherlich eine ganz große Alternative zu dem magentafarbenen Anbieter. Android Lollipop 5.0.1 ist jetzt für Nexus 4 und Nexus 6 verfügbar. Ich habe hier sowohl den Link zu der AOSP, also Quatsch, zu der AOSP, zu der Firmen, wie sagt man, zu der Firmenausgabe des OS, ja, sehr seltsamer Ausdruck, eingebaut und auch den Download-Link für die fertige Version quasi für die über Netze verteilt wird für Nexus 4, Nexus 6 reingesetzt. Also könnt ihr die auch schon downloaden und installieren direkt. Wenn ihr zum Beispiel Probleme habt, wie ich vorhin angekündigt oder gesagt habe, dann könnt ihr das gleich probieren und hoffentlich ist dann eure Probleme damit beseitigt. Chromecast hat ja eine Funktion, um zum Beispiel von bekannten Inhalte auf das TV-Gerät zu zaubern. Dazu mussten bisher die bekannten allerdings im gleichen WLAN-Netz eingebucht sein. Ja. Nun gibt es eine Funktion, das war offenbar nur eine Server-Umschaltung, die Google hat müssen vornehmen. Nun ist es möglich für Gäste, also in diesem Gästemodus, auch ohne Verbindung mit dem lokalen Wi-Fi für Bekannte diese Sachen auf den Fernseher zu bekommen, wenn derjenige schon Chromecast angeschlossen hat. Das funktioniert natürlich über die Cloud, ist ganz klar. Ja, ist ganz klar. Ha! Tja, ja. Auf jeden Fall ist es eine interessante Möglichkeit, dass zu tun, weil es ist doch so eine Sache, die Netzwerkdaten rauszugeben, ist meistens keine gute Idee. Selbst wenn der Router eine Gastfunktion hat, ist es natürlich immer ein bisschen umständlich, vor allem wenn es das erste Mal passiert, dann ist es natürlich nicht so optimal. Also der Guest Mode erlaubt es jetzt, dass ohne Verbindung zum eigenen Wi-Fi-Netzwerk eben hier die Inhalte auf den Schirm zu zaubern. Ist doch gut. Maps-Updates mit einigen Navigationsverbesserungen auch für Europa tatsächlich auch mal hier wieder mal was Neues. Und zwar wurde jetzt auch die sogenannte Spurnavigation eingeführt. Etwas, was OSMN, ja, Maps and Navigation, das auf den freien OpenStreetMap-Karten basiert, schon hatte, schon lange hatte. Jetzt auch bei Google Maps, nämlich, dass auch angezeigt wird, auf welche Spur man sich einordnen muss, in einer Ansicht von allen Spuren sozusagen. Ja, das ist wichtig. Das heißt zum Beispiel, wenn das eine vierspurige Autobahn ist, dann sieht man genau, es gibt zwei Abbiegespuren, zwei Spuren geradeaus, und dann sieht man genau, wo man eben da sich aufhalten muss. Ja, wenn man zum Beispiel dann im Abfahrt ganz rechts auf den beiden abbiegenden Spuren, und das wird auch angesagt jetzt. Ja. Das ist neu hinzugekommen für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Irland. Also es tut sich doch noch mal was. Ein paar andere Verbesserungen, also Bugfixes und so weiter, soll es auch gegeben haben. Leider stürzt es bei mir auf dem Tablet nach wie vor permanent ab. Ich kann es nicht mehr benutzen. Sehr, sehr schade. Naja, okay. Zum Glück bin ich vor kurzem auf OSM, oder was das vor kurzem, vor einiger Zeit auf OSM and Map and Navigation umgeswitcht, und hätte ich jetzt wirklich ein riesengroßes Problem. Eigentlich ziemlich schade und ziemlich, wie sagt man, nachlässig von Google. Sowas ist mir noch nicht passiert. Ja, eine App, die eigentlich immer funktioniert hat, auf einmal kann man sie nicht mehr benutzen. Und das bei so einer Standard-App wie Google Maps, das ist schon ziemlich übel. Ziemlich übel. Tja, Ablösung verdrängt große Smartphones, die kleinen Tablets. Das ist ja eine Frage, die sich auch viele Marketing-Experten stellen. Kann zum Beispiel ein 6-Zoll-Tablet, ein 6-Zoll-Smartphone wie das Nexus 6, ein Tablet wie das Nexus 7 verdrängen, ersetzen? Würden die Leute dann darauf verzichten oder nicht? Ja. Die Frage wurde hier gestellt bei Android Central, und tatsächlich sagen 36,28% ja, ein großes Smartphone kann ein kleines Tablet ersetzen. Und 32,67% sagen nein, das kann es nicht ersetzen. 21,28% haben gesagt, ich habe nie ein kleines Tablet gehabt. Und 9,76% sagen noch nicht, aber es wird das kleine Tablet ersetzen. Immerhin, damit hat man einen klaren Sieger. Ja, von der Ansicht her ist es so, dass wohl große Smartphones für die Tablets, für kleinere Tablets, also doch Konkurrenz sind. Es gibt auch ein paar prominente Beispiele. Ja. Einer von den von den Machern des Android Central Podcasts beispielsweise, für den hat es gleich hier eine Wirkung gehabt. Zum Beispiel das iPhone 6 beispielsweise, ja, hat das iPad Mini ersetzt. Ja. Und einer hat hier dann noch geschrieben, er sollte, weil im Englisch heißt es ja, er hat also die Nutzung, ja, von dem Gerät zugunsten von dem getroppt, ja, also dropping, ja. Und dann meint hier einer so als Wortspiel, ja, er sollte keines von seinen Apple-Produkten droppen, also fallen lassen, ja, übersetzt, weil sie verbiegen sich. Die kleine Kamera von HTC, die habe ich ja schon mal vor ganz langer Zeit mal erwähnt. Die Verfügbarkeit war da natürlich noch nicht vorhanden. Jetzt hat hier Android Central nochmals genau die Kamera, diese kleine, unter die Lupe genommen. Was ist das? Eine kleine winzige Kamera, eigentlich nur ein Objektiv mit einem Stiel dran, ja, wenn man so will, und ein Auslöseknopf, kein Display. Ja, das geht dann über das Handy. Vorteil ist, die ist natürlich losgelöst vom Handy, quasi per Bluetooth dann mit verbunden. Da kann man dann wesentlich besser hier positionieren und gleichzeitig das Display gerade halten. Sehr schön. 16 Megapixel, zumindest mal von der Auflösung her, sollte es ja gut sein. Was davon allerdings übrig geblieben ist und wie gut die Kamera genau ist, das seht ihr dann hier in diesem Review von dieser Kamera. Eins vorweg, sie ist nicht schlecht, aber an eine normale, günstige, sehr günstige Kompaktkamera kommt sie nicht dran. Und das ist natürlich wieder ein Knackpunkt. Bei dem Preis von $199 müsste diese Kamera wesentlich besser sein. Also eine Kamera für 150 Euro übertrifft das Teil in allen Belangen, ja. Da kriegt man Zoom bis 30-fach Zoom, ja. Wobei 18-fach schon ausreichend ist. Man kriegt auch bis zu 20 Megapixel und sogar noch mehr. Man kriegt vernünftige große Objektive, auch wenn es Kompaktkameras sind. Und das Ganze insgesamt ist also dann absolut, sage ich, wer sich da nicht scheut davor, noch eine Kamera separat zu tragen, der sollte das machen. Das kleine Ding hier ist im Prinzip auch eine separate Kamera ohne Display. Und deswegen stellt sich da schon die Frage nach Sinn, nach dem Sinn von dem Ganzen. Ja. Übrigens gibt es heute schon Kameras für unter 200 Dollar oder Euro, die auch Wi-Fi haben und sich direkt mit dem Handy oder Tablet verbinden lassen. Ich sage da nur zum Beispiel die Samsung Kameras, die funktionieren recht gut. Da kann man etliche Spielereien mit den Apps machen, auch mit der Smartphone App, mit der Smartphone App von Samsung. Ja. Zum Beispiel auch Fernauslösung über das Display kann man das dann sehen und dann auslösen. Aber auch zum Beispiel die Bilder quasi direkt übertragen lassen. So wie man sie macht in das Smartphone. Also von daher ist da wirklich eine Frage, wie sinnvoll diese Kamera dann ist, dieser Kamerastick. So, dann komme ich jetzt zu den Community-Sachen. Da gab es eigentlich nur einen Beitrag, einen Nachtrag zu diesem Rad.io oder also von radio.de. Das ist ein bisschen komisch mit dem Namen dieser App, ja. Also der Matt Spike schreibt noch: Hallo zu den iRadio. Auf den Webseiten von radio.de und TuneIn kann man nach der Anmeldung seine Favoriten verwalten und schauen, ob der Sender verfügbar ist. www.radio.de und TuneIn.com. Also mit TuneIn habe ich gewusst, ja, aber eben wie gesagt, die bekannten Probleme bei dem TuneIn ja aufgetaucht. Bei radio.de habe ich das jetzt nicht gewusst, dass es direkt auf die App geht. Ich habe allerdings auch natürlich die Suche der App benutzt, habe sogar meine zwei exotischen Sender gefunden. Shonen FM, Beach FM war vorhanden, es funktioniert auch. Banban Radio war auch vorhanden, aber das funktioniert nicht. Ich habe jetzt mit dem Support von radio.de auch schon Kontakt aufgenommen. Leider kam es bisher noch nicht zu einer Lösung. Man findet dort wohl keinen laufenden Stream. Ich habe zwar dort die Stream Location hingeschickt, aber das ist eben nicht der direkte Stream, weil das kann ich eben auf der Seite von tunein.com eben nicht anzeigen lassen. Jetzt ist nämlich so, der Stream funktioniert auf TuneIn ganz normal. Und bei radio.de, der Stream, der dort eingetragen ist, offenbar ist das ein anderer, der verweigert also das Laden und der Radiosender kann natürlich nicht gehört werden dann. Also, das ist leider jetzt noch ein Knackpunkt. So ein paar Kleinigkeiten eben, Landscape-Modus beispielsweise beim Start-Screen vermisse ich auch noch bei der radio.de-App, aber trotzdem hat das jetzt bei mir schon mal TuneIn ersetzt, weil eben das nicht startet beim oder im Speicher bleibt nach dem Booten des Tablets, während das neue TuneIn seit dem Update ja meint, es wäre das Allerwichtigste und immer im Speicher aktiv bleibt. Das geht natürlich nicht. Ja, dann App der Woche. Bei wie vielen Minuten sind wir? Ja, 45 Minuten. Ihr seht schon, ein bisschen kürzer wird's heute. Backit hat's diesmal geschafft. Backit, ein kleines Spiel. Wie soll ich das denn beschreiben? Tetris mit Lebensmittel in der Einkaufstüte. Genau. Das ist am besten, die Beschreibung, glaube ich. Simpel, macht unwahrscheinlich viel Spaß und später hinaus in höheren Levels gibt es natürlich da einige Probleme. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selbst einkaufen geht. Die Lebensmittel, ja, müsst ihr schon schön sortiert in die Tüten reinpacken, weil wenn ihr zum Beispiel etwas habt, wo kaputt gehen kann, zum Beispiel zerquetscht werden kann, und ihr macht obendrauf vielleicht ein paar Flaschen oder Melone oder irgendwas, dann kommt ihr heim und ihr habt nur noch Brösel oder Pampe und könnt das dann gleich wegwerfen. Deswegen muss man schon intelligent die Einkaufstüte befüllen, auch wegen Platz. Ja. Und da gibt es eine Prämisse, schwere Sachen nach unten, ja, und leichte Sachen nach oben, sperrige Sachen, tja, genau, am besten gar nicht rein. Und genauso müsst ihr hier auch vorgehen. Es gibt allerdings da ein paar kleine, natürlich feinere Abstufungen, klar. Und auch ein paar Bonis, denn Lebensmittel haben sich auch lieb, ja. Und wenn ihr dann zum Beispiel die entsprechenden Zutaten zusammen fügt, ja, beispielsweise so eine Milchpackung, ich gehe einfach mal davon aus, das ist Sojamilch, ja. Orangensaft und was war das andere? Keine Ahnung, irgendwas anderes noch, ja, was dazu gehört. Dann bekommt ihr zum Beispiel die ein Bonus, perfektes Frühstück, ja, oder ausgeglichenes Frühstück, genau, ausgeglichenes Frühstück. Oder wenn ihr zum Beispiel, ich glaube, zwei Orangensäfte übereinander bekommt, dann bekommt ihr Double Orange Bonus, ja. Und so weiter und so weiter. Also ganz schön witzig ist es schon aufgebaut. Man kann auch die Sachen dann quer reinstellen, so dass man den Platz optimal ausnutzen kann. Darum geht's auch. Man muss so viel wie möglich reinpacken. Und am Anfang ist es auch wieder ganz simpel, ja. Und dann merkt ihr aber, wie schwer das auf einmal werden kann, die so eine Tüte richtig zu packen. Und da muss man schon das eine hin und her schieben, bis dann alles eben klappt. Ja, und je nachdem, wie gut ihr das gemacht habt, wie viele Achievements ihr gemacht habt oder wie viel Bonis ihr bekommen habt, gibt es da natürlich entsprechend hohe Punktzahl und ihr könnt euch dann da verewigen. Genau. Also, Bagit, ich habe mal die kostenlose Version verlinkt. Es gibt auch noch eine kostenpflichtige Version. Unterschied ist, glaube ich, Werbung beziehungsweise mehr Levels. Und aber zum Reinschnuppern könnt ihr ja mal die kostenlose Version ausprobieren. Und wenn ihr das so begeistert, wenn ihr begeistert seid wie ich davon, dann werdet ihr aber so schnell nicht mehr loskommen. Also am besten nicht auf der Arbeit machen, schon kriegt ihr Ärger mit dem Chef. Ne? Ja. Oder ihr macht es nur auf der Arbeit, schon kriegt ihr Ärger daheim. Ja, das war's für heute vom Uncast für diese Woche. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Ihr findet die Google Plus Community, wenn ihr oben bei Google Plus Uncast eingibt, ganz unten dann im Dropdown-Fenster die Community auswählt. Oder ihr könnt auch eine Mail schreiben: rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Und die Links und Informationen findet ihr auch auf uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders dann. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächstes Mal. Tschüss und keine Panik, vor Weihnachten gibt es ja noch ein bisschen. Ho, ho, ho. Tschüss.